Stacy soll ans Auto gehen. Mit hohem Pathos und tiefen Taschen und mit Sprüchen voll Stopfen, die den Schwindel erklären in hohlen Phrasen. Unten im Schatten, die Ratten, sie lachen. Sie drehen ihrer, der krumme Sinn, und das heißt Zerstörung und das bringt Gewinn. Sie drehen ihrer, der krumme Sinn, und das heißt Zerstörung, und das bringt Gewinn. Bundesminister mit großem Gefolge und kleinen Bedenken macht er Regieren an Speichelecker und Technokraten alles verschenken. Und in dem Schatten, die Ratten, sie lachen. Sie drehen wie immer ein krummes Ding. Und das heißt Zerstörung und das bringt Gewinn. Sie drehen wie immer ein krummes Ding. Und das heißt Zerstörung und das bringt Gewinn. Mit weicher Stimme und harten Augen Zahlen jonglieren mit Wohlstand und Wachstum und daran glauben. Und in den Schatten, die Ratten, sie lachen. Sie drehen wie immer ihr krummes Ding. Und das heißt Zerstörung und das bringt Gewinn. Sie drehen wie immer ihr krummes Ding. Und das heißt Zerstörung, und das bringt Gewinn. Und wenn es zappeln, die Ratten, die lachen. Sie drehen wie immer ihr krummes Ding. Und das heißt Zerstörung und das bringt Gewinn. Sie drehen wie immer ihr krummes Ding. Und das heißt Zerstörung und das bringt Gewinn.